1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Besten Dank, lieber Jürgen Domian, zunächst für die warmen Worte. Einen wunderschönen guten Abend an euch. Meine heutige Sendung trägt den Titel Wulfen. Gets darker, no, not like it ever was. And those waves are hitting harder against the rocks, against the shore. But I'm fading fast, I'm fading fast tonight. Just say those words, I wish I heard my eyes not get so white and well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. The night gets colder, now not like it ever was. And those men are pushing harder against my thighs, against my throat. And I'm fading fast, I'm fading fast tonight. Just say those words, I wish I heard. My eyes start to get so wide and well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. Just swaying over everything under the dance hall light. Well, I spy that man, he want that woman, I want his wife. But I'm fading fast tonight. Look over your shoulder, see them boys learn how to fight well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. I said it's gonna be a whole lot of fun tonight. The night creeps faster, now on bended hands and knees. And as the light breaks in, I'm lying between the wall and my lover's knees. But I faded fast, I faded fast tonight. And though I'm broken tired, I've had one hell of a ride. Well, you know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. Well, I kissed my baby and we put out the lights. Well, I kissed my baby and we put out the lights. Well, I kissed my baby. Wulfen. Meine Montage sind immer blau. Schon längst hätte ich mal in Erfahrung bringen sollen, wer diesem merkwürdigen Tag eigentlich wann genau erstmals diese Farbe zugeordnet hat. Aber ich kann es nicht sagen. Alles, was ich weiß, ist dies. Montags höre ich nahezu ausschließlich scheußliche Musik und verfalle auf Ideen, die allesamt so gut wie nichts taugen. Blaue Ideen halt, blauäugig. Wie man es auch dreht und wendet, die Farbe Blau passt zu diesem Tag, sie steht ihm. Als ich gestern eher beiläufig der Frage nachging, wen oder was ich nun nach längerer Sendepause an dieser Stelle hier in den Mittelpunkt rücken könnte, verfiel ich zunächst auf, nun ja, wen schon? Den Präsidenten natürlich. Er ist nicht mein Präsident. Vor einigen Wochen war mir dieser exakt so lautende alte Song des Amerikaners Mitch Ryder in den Sinn gekommen und mit einer gewissen diebischen Schadenfreude hatte ich ihn prompt auch gespielt. Obwohl er eigentlich auf Ryders ehemaligen Präsidenten Ronald Reagan gemünzt ist. Egal. Er ist nicht mein Präsident. Aber das Lied, nicht sonderlich spektakulär übrigens, jetzt hier ein zweites Mal spielen. Siehst du, genau das meine ich. Das ist einfach keine sonderlich gute Idee. Andererseits gibt es da diese unumstößliche Regel, die besagt, say it, play it. Mit anderen Worten also, wenn du schon drüber redest, dann spiel es auch. Zumindest im Verlauf. Das hier ist Musik von der Mark Lanegan Band und hier, wir sprachen bereits darüber. It is Nick, mine president. reason he showed his hand. He plays a small part just to act in command. I looked in his eyes, looked right past his face. A contest means money, but a race means a race. He's honest and he means well, so now Wolfen. Er ist nicht mein Präsident. Das soll bis hierhin reichen. Ich kann mich schließlich nicht aufmachen bis ins Schloss Bellevue, um dort um eine Audienz nachzusuchen. Der ganze Aufwand, die trostlose Fahrerei, hin und wieder zurück. Wer zum Teufel soll das bezahlen und wer überhaupt will das bestellen? Die Leute reden inzwischen längst wieder über andere, über sie zum Beispiel, Lana Del Rey. Land auf Land ab kreiert insbesondere das Feuilleton eine wahre Hölle aus allen nur denkbaren Referenzen und wirft mit dem angeblich in vollem Umfang beteiligten Komponisten- und Produzentenduo Guy Chambers und Egg White nahezu unisono zwei weitere Eisen ins Feuer, von denen ich mich allen Ernstes frage, was die dort eigentlich zu suchen haben. Weder der eine nämlich noch der andere scheint auch nur in irgendeiner Weise an dem tatsächlichen Zustandekommen des Born to Die-Albums von Lana Del Rey beteiligt zu sein. Zudem, kein mir geläufiger englischsprachiger Artikel erwähnt die beiden überhaupt. Ebenso wenig das Booklet zur CD, welches sauber und klar alle, wirklich alle Protagonisten auflistet. Vom tatsächlichen Produzenten Emil Haney bis zur Ehefrau des als Komponist und auch Musiker an einigen Songs beteiligten Amerikaners Rick Nobles. Maria Vidal heißt diese Frau, in der um drei Lieder erweiterten sogenannten Deluxe-Version des Albums übernimmt sie den Background-Gesang im Song Lucky Ones. Zugegeben, mehr Fußnote geht nicht. Aber nach allem Trommeln um dieses Album herum bleiben für mich drei Fragen, von denen eine eben diese Maria Vidal betrifft. Ich kann sie, die einst mit ihrem Song Buddy Rock zu einer Art von One-Hit-Wonder avancierte, hier nämlich nicht hören. Ich höre keinen Background-Gesang, nichts, da ist gar nichts. Im Unterschied übrigens zu einer alten Aufnahme der längst verblichenen US-Band The Smithereens, die ich damals sehr, sehr schätzte. Im nach meiner Erinnerung erfolgreichsten Song der Band, A Girl Like You, 1989, ist diese Maria Vidal im Background sehr wohl zu hören. Achtet mal drauf, insbesondere nach hinten raus. We'll be right back. Let's get out of this town, baby, we're on fire. Everyone around here seems to be going down, down, down. If you stick with me, I can take you higher and higher. It feels like all of our friends are lost, nobody's found. Get into my car, got a bad desire. You know that we'll never leave if we don't get out now, now, now. You're a careless con and you're a crazy liar, but baby, nobody can compare to the way you get down, down. You and me are the lucky ones. Wolfen. Drei Fragen bezüglich Lana Del Rey. Wo ist Maria Vidal? Dazu, wo sind Guy Chapman, Klammer auf, Robbie Williams, Klammer zu, und Egg White, Klammer auf, Adele, Klammer zu. Und abschließend, wo war ich? Wo war ich, als ein unfassbar guter Remix der Single Video Games im letzten Jahr bereits erstmals durchs Netz schwappte und zahlreiche User infolgedessen um Hilfe bei der Suche nach einem freien Download baten. Der freilich ist inzwischen auffindbar. Video Games, also im Remix vom Hohepriester, neuer euphorischer Hausmusik schlechthin, Joy Orbison. Ich möchte keine komplette Sendung zu Lana Del Rey machen. Ich halte das für keine gute Idee. Also zurück zum Anfang, zurück auf Start. Der Name des Präsidenten ist zwischenzeitlich bereits sogar in die Verbform transponiert worden. Wulf, Wulfen. Ich habe gewulft, was so viel heißt wie, da war ich gar nicht dumm, da habe ich ein echtes Schnäppchen gemacht. Wie er selber das wohl sehen mag, der Präsident. Ich könnte ihn fragen. Könnte ich? Ganz ehrlich, das wäre ein schier aussichtsloses Unterfangen und ist mithin also keine wirklich gute Idee. Diese hier gefällt mir besser. Ich fahre nicht zum Wulf, ich wende mich direkt der Verbform zu, ich fahre also nach Wulfen. Es ist ein blauer Montag und gemessen am sonstigen Unsinn, der mir an Montagen gemeinhin durch den Kopf schießt, halte ich dies für eine vergleichsweise gute Idee. Wulfen. Der Zufall will es, dass ich dort sogar jemanden kenne. Eva, eine Taxifahrerin. Keine Ahnung, wann ich sie wo mal kennengelernt habe. Ich persönlich vermute, es war in einem Taxi. Wo auch sonst. Wir hatten uns einige Späße zugeworben, alles ganz harmlos, und dann die Nummern getauscht, wie man so tauscht. Einfach so halt. Aber nun rief ich sie an und berichtete ihr von meiner Idee, eine Sendung über den Präsidenten machen und deshalb nach Wulfen kommen zu wollen. Sie beschrieb mir den Weg. Es ist bei Dorsten, sagte sie, und ich wohne genau genommen auch in Barkenberg. Das ist ein Stadtteil von Dorsten, heißt auch Neue Stadt Wulfen. Warum so kompliziert, fragte ich und sagte, Hauptsache Wulfen. Dann fuhr ich los. I got no one to talk to, nothing to see. I got nowhere to walk to, nothing to be. Saturday's rain falling down on me. Sunday's refrain, we're lost in this strange. Sunday's refrain. Thank you. Sunday's refrain. Als ich den Ort erreichte, staunte ich nicht schlecht. Ein Hinweisschild führte mich von einer Bundesstraße nach rechts auf eine Umgehungsstraße, die den Ort ganz offensichtlich kreisförmig umschließt und die ich nun eine ganze Weile zu befahren hatte. Was mich so erstaunte, war die unfassbare Breite dieser Straße, die jeder Allee in Berlin oder auch jeder nur denkbaren Chaussee in Paris zur Ehre gereichen würde. Meine Güte, dachte ich, ein so kleiner Ort mit einer derart fast schon präsidial breit zu nennenden Straße. Zudem ohne jede Markierung in der Fahrbahnmitte, was sie nur noch breiter erscheinen ließ. Ich erreichte das kleine efeubewachsene Haus von Eva, der Taxifahrerin. Sie öffnete, hielt ein Glas in der Hand und verschwand singend in einem ihrer Zimmer. »Irgendetwas stimmt nicht mit Wulfen«, rief ich ihr zu. Sie kam nun aus einem ihrer Zimmer zurück und hielt einen Kerzenständer in der Hand. Dann erzählte sie mir, der Ort sei in den 60er und 70er Jahren im Zuge der sogenannten Nordwanderung des Kohlebergbaus für 50.000 Einwohner konzipiert worden. Doch alle damaligen Planungen hätten sich als fehlerhaft erwiesen. Aktuell lebten nur etwa 10.000 Einwohner dort in Wulfen-Backenberg. Also eine Art Retortenstadt? Ein Kunstprodukt? Ganz ohne Authentizität? Fragte ich und musste unwillkürlich an Lana Del Rey denken, der einige genau diese Künstlichkeit immer mal wieder unterstellen. »Es ist schön hier«, sagte Eva nun lachend und hielt plötzlich eine Praline in der Hand. »Auch eine?«, fragte sie. Ich zögerte. »Hast du eventuell auch ein Schinkenbrot?«, fragte ich dann. »Nein«, sagte sie und schlug einen Gang durch die frische Luft vor. »Der Wald beginnt direkt auf der anderen Straßenseite«, sagte sie. »Wir können aber auch in den Supermarkt gehen. Da gibt's Brot und auch Schinken.« Let's paint on the world. Together. Together. Together. Maybe we can take over the world. Together. Together. Together. We'll take on the world. Hand in hand, I'll be your man. Trees blossom and bloom. You understand that we can take on the world together. Together, together, we'll take on the world. Together, together, together. Maybe we'll just take on the world. Together, together, together, together, together, together, together, together. Wolfen. Wir gingen in Richtung des Supermarktes. Also diese Umgehungsstraße ist echt der Hammer, sagte ich immer und immer wieder. Sie ist vermutlich sogar breiter als der Mississippi. Den gibt's hier nicht, sagte Eva. Wir haben nur einen Mühlenbach. Sie zeigte dabei in Richtung des Waldes. Dort hinten ist eine Lichtung, sagte sie nun. Da haben wir jahrelang Elektropartys gefeiert. Mein Hund liegt da auch begraben. Wir müssen jetzt hier rechts rein. Ah, rechts rein, wiederholte ich und sah mich plötzlich von nahezu allen Seiten regelrecht umzingelt von kasernenartig gebauten Mietshäusern. Wo die Gemäuer des einen endeten, begannen die des folgenden. Die Hausfassaden schienen überwiegend frisch gestrichen, ganz in weiß. Keine Graffitis etwa der Marke Wolfen Forever oder Präsidenten haben kurze Beine oder einfach Wolfen for President. Rein gar nichts war zu sehen. Sag mal, sagte ich offen gestanden, hatte ich gehofft, hier in Wolfen auf irgendeine Verbindung zum Präsidenten stoßen zu können. Aber ich erkenne keine. Mietshäuser ganz ohne Graffitis. Was ist denn hier los? Da stimmt doch etwas nicht. Keine Sorge, hier passt das schon, sagte Eva und wies mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf eine Häuserwand, die ich, zugegeben, glatt übersehen hatte. Wenn du unbedingt Graffitis willst, da hast du eins. Tatsächlich. Da hatte jemand die ganze Wand mit übergroßen Lettern bemalt. Peng, Farid Bang. Während ich Autogramme an die Kids gib und Fotos mach, bist du daheim am Wein und kriegst auf unsere Wohnung Hass. Während ich einigen Fans ihre Tickets signier, schreibt sie mir eine SMS, sind grad Bitches bei dir. Und eine Minute später, warum bist du nicht hier? Was ist los mit diesem Mädchen? Ey, sie fickt mein Gehirn. Zaki sagt, komm, wir müssen schnell in den Bus. Denn in dem Club kriegt man echt keine Luft. Noch ein Jack Daniel Schluck, der totale Absturz. 6 Stunden schlafen und danach geht's nach Hamburg. Und es ist jeden Tag der gleiche Film. Ich schreib zurück, dass ich übermorgen bei ihr bin. Es kommt nix zurück, sie ist wohl eingeschlafen. Ab ins Bett, denn morgen muss ich weiterfahren. Mo sagt am nächsten Tag, wir fahren jetzt nach Haus. Zu viel Beef auf dem Kiez, Bruder, Hamburg fällt aus. Yeah. Yo, yo.

eine Reihe von Engagements in Vietnam gehabt. Während des Vietnamkrieges trat er dort vor GIs auf. Seelisch muss ihn das sehr mitgenommen haben. Jedenfalls verschwand Berkers während seiner Wallenstein-Zeit immer mal wieder völlig spurlos und wurde von der Band irgendwann gefeuert. Seine Eltern brachten ihn, gebürtig aus dem niederländischen Ort Brunsum, Jahre später in die Psychiatrie. Ende der 90er Jahre dann wurde er tot in einem Park seiner Geburtsstadt aufgefunden. Vietnam. Dance. Vietnam. Yeah. mal seine Märchen Land um die Hölle anzusehen. Ich kann nicht leben zwischen Tränen, darum steh ich hier und sing. Es wird morgen vorbei sein. Es wird morgen vorbei sein. Es wird morgen vorbei sein. Wulfen. Du musst mal mit zum Tom kommen, sagte Eva, die meine Faszination für ihre Platten- und CD-Sammlung offensichtlich längst wahrgenommen hatte. Tom, fragte ich. Ja, sagte sie, Tom Tornado. Der hockt regelrecht auf Tonnen dieser alten Scheiben. Außerdem, jetzt lachte sie wieder, kochen wir immer. Das wird dir gefallen. Um ehrlich zu sein, richtig zuhören konnte ich ihr gar nicht mehr. Ich hielt inzwischen ein Album von MTD in der Hand. Saat heißt es. Musik aus den frühen 70er Jahren, zauberhaft. Sag mal, sagte ich nun, um einmal zu meiner ursprünglichen Mission zurückzukommen, kannst du mir dieses Album, kannst du mir das wulfen? Wie meinst du das? Fragte sie. Geben, sagte ich, geben. Nichts dagegen, sagte sie und hielt plötzlich erneut einen Kerzenständer in der Hand. Eva ist schon irgendwie ungewöhnlich. Ich finde, sie ist immer für eine Überraschung gut. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian. Zwischen Tränen, darum steht.